Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, hat ein Buch geschrieben. Das heißt, nein, wir wissen es alle, sie hat es nicht geschrieben, sie hat es im Wesentlichen schreiben lassen. Und das ist auch ganz üblich bei mehr oder weniger Prominenten. Erstens ist nicht jeder oder jede begnadet an der Tastatur und zweitens haben die meisten ja auch gar keine Zeit für sowas. Aber Interesse an der Publizität und vielleicht auch an den Einnahmen haben sie schon. Also gibt es Ghostwriter. Thomas Speckmann leitet heute die Kommunikationsabteilung eines Unternehmens. Früher war er beim damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zuständig für die Texte. Guten Tag, Herr Speckmann. Guten Tag, ich grüße Sie. So ein Bundesfinanzminister, welche Texte braucht denn der? Also was haben die da zum Beispiel geschrieben? Also das sind alle möglichen öffentlichen Auftritte, das sind Reden, Grußworte, das sind Statements als Intros für Paneldiskussionen. Das geht über Namensbeiträge für Zeitungen, Zeitschriften in allen möglichen Medien. Es geht über Beiträge für Bücher, es geht um eigene Publikationen im Buchbereich, wo es wiederum verschiedene Gattungen gibt. Also die ganze Bandbreite an Veröffentlichungen, die man sich vorstellen kann. Also Politikerinnen und Politiker, jedenfalls auf dem Niveau, die brauchen viel Text, aber die haben gar keine Zeit, das zu machen. Das heißt, das machen Sie. Und wie machen Sie das? Sie können die Inhalte ja nicht bestimmen. Es gibt, ich sag mal, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe das so aufgebaut gehabt, ich hatte ein Team von mehreren Mitarbeitern und habe das Team geleitet. Ich habe einmal die Woche mit dem Minister mich zusammengesetzt. Ich hatte ein System erfunden, wo ich sogenannte Skizzen mit meinem Team zusammen entworfen hatte zu den verschiedenen Terminen. Das war wie so eine Art Best-of von dem, was dort in die Öffentlichkeit getragen werden sollte an Botschaften und an Themen. Und diese Skizze bin ich dann, also natürlich immer gebündelt, mehrere Termine, mehrere Anlässe, egal ob das jetzt Reden oder Veröffentlichung waren, bin ich einmal die Woche mit dem Minister durchgegangen und habe dann mit ihm besprochen, wie wir das uns vorstellten und natürlich, wie er sich das vorstellt und habe dann einen Debrief gegeben an mein Team und dann haben wir das umgesetzt. Meiner Erfahrung nach ist es ganz wichtig, dass man sich regelmäßig intensiv austauscht. Das heißt, man kann im Grunde sagen, es ist viel Abstimmung über Kernthemen und dann müssen Sie wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen den Tonfall treffen, den dann zum Beispiel so ein Bundesfinanzminister, aber vielleicht ganz speziell auch ein Wolfgang Schäuble normalerweise benutzt, also müssen sich da ein bisschen reinfühlen. Im Fall von Annalena Baerbock hier gab es ja auch jemanden, der hat Interviews mit ihr gemacht und hat sozusagen ein Grundgerüst zusammengestellt und dann haben wahrscheinlich, so wie bei Ihnen, auch ganz viele andere dran mitgearbeitet. Genau, also was es unterscheidet, einen Text unter eigenem Namen oder für jemand anderes zu produzieren, ist, dass man sich in die Person hineindenkt und natürlich auch in die Gemengelage, in der die Person unterwegs ist und dass sie in so engen Kontakt mit einem steht, dass man auch in der Lage ist, aktuelle Entwicklungen aufzunehmen für die verschiedenen Textformen und natürlich den Ton trifft, sodass man dann ja quasi die Gedanken, die man zusammen mit Kollegen zusammenträgt, dass sie das sozusagen hinter eine Form bringen, gemeinsam mit dem Haus, mit dem Minister, dass es auch wirklich in einem Produkt endet, was dann auch wirklich zu der Person passt, die es dann halt auch in die Öffentlichkeit transportiert. Das ist ja im Endeffekt das Schwierige an der Tätigkeit. Ich sag mal, es ist ja schon nicht ganz einfach, selber einen Text zu schreiben, um es mal so zu formulieren. Aber es für jemand anderes zu tun, da ist halt diese Transportgeschichte, wie ich sie jetzt mal nenne, von Themen, Botschaften, Inhalten für jemand anderes. Da ist ja dieser Transformationsmechanismus, den man dann auch gleichzeitig obendrauf sehen muss, der ist ja im Endeffekt das Schwierige, sodass es wirklich auch authentisch ist und es ist ja nicht nur für die Person, sondern es muss ja von der Person sein im engeren Sinne. Ja, Sie müssen quasi so eine Art Hintergrund Wolfgang Schäuble gewesen sein in der Zeit, in der Sie das gemacht haben. Da ist eine Menge Verantwortung mit verbunden, nicht nur die Schwierigkeit, im richtigen Stil zu schreiben und die richtigen Themen, sondern auch, dass das im Wesentlichen stimmt, was da steht und auch belegbar ist und haltbar ist. Das ist ja der große Fehler, der jetzt hier gemacht worden ist bei dem Buch von Annalena Baerbock. Und das ist wahrscheinlich heutzutage auch noch ein bisschen leichter nachzuweisen durch die Digitalisierung und das Recherchieren im Internet, dass man Stellen findet, die dann zum Beispiel übernommen worden sind oder vielleicht auch verfälscht worden sind. Also jeder ist natürlich ein Mensch, der beteiligt ist. Jeder macht Fehler. Aber heutzutage, das kennt man ja in dem Geschäft allmählich gut, gibt es ja aus verschiedenen Interessenslagen heraus einen sehr kritischen Umgang mit allem, was mit, ich sag mal, Quellen zu tun hat, aber auch natürlich der fachlichen Richtigkeit und Korrektheit von Dingen, die geschildert werden. Und ich kann da immer nur empfehlen, die Dinge lieber dreimal zu checken. Man macht sich doch sehr viel Arbeit mit all diesen Produkten und wenn man dann sehr viel Zeit und Arbeit und Hirnschmalz investiert hat und dann hinterher hat man mit viel Aufwand ein Eigentor produziert in der Öffentlichkeit, nützt das ja niemandem und schon gar nicht der Person, für die man es tut. Und der Kollateralschaden ist riesig. Es geht da viel auch um Reputation und um Glaubwürdigkeit. Und das ist in der Politik wie in der Wirtschaft ja extrem wichtig, gerade heutzutage. Und da man das digitale Gedächtnis des Internets hat, wird einem das auch nicht schnell wieder vergessen. Und deswegen kann ich nur dringend raten, noch akribischer heutzutage zu sein, als man sowieso immer schon sein sollte. Diese Aufregung um das Ghostwriting, weil ja in dem Zusammenhang auch klar geworden ist, dass Annalena Baerbock hier nicht selbst geschrieben hat, können Sie die verstehen oder ist das naiv von der Öffentlichkeit, die sich da empört hat, zu glauben, das ist alles selber gemacht? Was mir auffällt, ist, dass das in Deutschland nicht besonders bekannt ist in der größeren Öffentlichkeit, wie eigentlich gearbeitet wird in diesen Feldern. Und ich glaube, wenn es da mehr Grundlagenwissen geben würde, wie wir das ja in dem Gespräch jetzt versuchen, auch mal aufzudröseln, wie wird da gearbeitet, dann täte das wahrscheinlich der Debatte über diese Dinge an sich gut. Was auch gut tun würde, ich könnte nur anraten, sich an Sachbüchern aus dem Wissenschaftsbereich zu orientieren. Wenn Sie damals schauen, wie das gemacht wird, da gibt es ja immer diese berühmten Danksagungen, entweder vorne oder hinten in den Büchern, wo sehr, sehr viele Kollegen und Mitarbeiter von den Autoren aufgeführt werden. Und ich glaube, wenn man diese Kultur in diese anderen Bereiche übertragen würde, gäbe es, glaube ich, auch nicht so viele Missverständnisse. Thomas Speckmann hat einst die Texte und Reden für Wolfgang Schäuble geschrieben als Bundesfinanzminister und leitet jetzt die Kommunikationsabteilung eines Unternehmens. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. WDR 5.